Wie bin ich dazu gekommen, dass man mit Komponenten gründet? Wie bin ich dazu gekommen, wie habe ich einen Konzentrathersteller gefunden, wie habe ich Komponenten gefunden und so weiter und so fort. Um so ein bisschen einen Einblick zu geben, das Modell Gründen mit Komponenten, aber jetzt ein Praxisbeispiel dazu, wie wurde es zum Beispiel an dem Beispiel Ratiotrink gemacht. Ratiotrink selber, wahrscheinlich die meisten haben es heute auch schon kennengelernt, ist ja die Idee, wenn man heute einen Saft im Laden kauft, ungefähr 90% der Säfte, die in Deutschland gehandelt werden, werden aus Fruchtsaftkonzentraten hergestellt. Und wir fanden die Überlegung naheliegend, wieso muss ich eigentlich den Saft, der aus Wasser und Konzentrat gemischt wird, im Laden kaufen und den Transport teuer bezahlen, wenn nicht sowieso die Hersteller das Konzentrat nehmen, Wasser dazu mischen und sagen, das ist mein Saft. Da hatten wir lange drüber nachgedacht und haben uns dann entschlossen, ja, das ist es wert, das auch als Unternehmen zu gründen, weil man hat deutlich weniger Schlepperei, man hat ein ganz neues Produkt, das ist einfach ja, eine Idee gewesen, wo wir gesagt haben, da steckt viel Potenzial drin. Das ist ein Bild aus der Gründungszeit damals, ganz am Anfang, als die Idee entstanden ist, mit der ersten Packung, die dann auch wirklich funktioniert hat, die marktreif war. Da habe ich 4 Kisten Saft versus dieser kleine Kiste, die eben diesen Saft entspricht. Das heißt, die Schlepperei, die Platzersparnis und so weiter, so eine kleine Box versus eben 4 Kisten Saft. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert das eigentlich alles? Gründen mit Komponenten ist so ein Stück weit wie ein Puzzle und es gibt ganz viele Puzzleteile, die verfügbar sind. Und dann geht es darum, aus diesen Puzzleteilen etwas Neues zusammenzusetzen. Deshalb hier als Hintergrundbild sozusagen dieses Puzzle. Pflanzen wir die Äpfel selber an, ernten wir die Äpfel selber? Machen wir nicht. Das heißt also, es gibt irgendwo Obstbauern, die Äpfel anbauen, die diese Äpfel dann nachher zur Kälterei bringen. Dort in der Kälterei wird der Saft gepresst aus den Äpfeln, daraus wird das Konzentrat hergestellt, dann wird es abgefüllt in die Bag-in-Box-Verpackung und von der Bag-in-Box-Verpackung wird dann Etikett aufgeklebt. Früher, heute haben wir eine Art Etikett zum Anziehen, also einen Karton, in dem ein stabiler Karton nochmal eingesetzt wird. Das machen alles Dienstleister für uns. Dann kommt es zu einem Versandunternehmen, und dort werden die Produkte gelagert und dann, wenn ein Auftrag kommt, werden die Produkte in den Karton gepackt und zum Kunden geschickt. Was mache ich an der Stelle selber? Was macht Ratiotrink an der Stelle selber? Eigentlich nichts. Dann kommt das Produkt mit DHL nach Hause zum Kunden und der kann sich eben seinen Saft daraus selber mischen. Die zweite Ebene dazu, haben wir eine Informationsebene oder einen Informationsfluss, sieht so aus, wir haben eine Website, dort kann entsprechend der Kunde auf die Seite gehen, kann eingeben, weiß ich nicht, heiße Lise Müller und hätte gerne 5 Apfelsaftkonzentrat. Dann wird aus dieser Bestellung, wenn die eingegeben wird, wird in einem Buchhaltungssystem eine Rechnung, ein Lieferschein erstellt, ein offener Posten generiert. Dann wird Rechnung und Lieferschein entsprechend übertragen an den Packbetrieb, haben wir vorher die Bilder daraus gesehen. Und dann nach diesem Lieferschein und der Rechnung entsprechendes Paket gepackt, an DHL gegeben und geht auf dem Weg zum Kunde. Was macht Ratiotrink an der Stelle selber? Nichts. Genau. Dann haben wir diverse Zahlungsdienstleister, die da mit reinspielen. Hier noch ein Bild von der Deutschen Bank. Die haben nicht ganz so performt. Da sind wir am Überlegen, ob das langfristig unser Partner noch weiter sein sollte. Aber sie sind mittlerweile wieder besser geworden, aber naja. Aber zur Deutschen Bank würde ich gerne noch dazu sagen, die waren damals in der Gründungsphase das einzige Bankhaus, die gesagt haben, wir können von Anfang an für euch alle die Dinge abwickeln, die wir brauchen, nämlich Lastschrift und so weiter und so fort. Alle anderen Banken haben sich dagegen gesträubt, haben gesagt, oh, müsst ihr erstmal ein halbes Jahr Geschäft machen und dann vielleicht. Deswegen bin ich da auch noch relativ loyal der Deutschen Bank gegenüber und denke, wenn jemand uns da so ein Anfangsvertrauen entgegengebracht hat, dann muss man auch das eine oder andere mal verkraften. Ja. Dann haben wir einen weiteren Dienstleister. Dort werden Telefonate entgegengenommen. Also wenn ein Kunde anruft, weiß ich nicht, Lieschen Müller hat vielleicht gar kein Internet, hat aber trotzdem von Rat zu Trink gehört und möchte gerne Rat zu Trink bestellen, dann kann sie uns anrufen. Dann nimmt jemand das Telefonat entgegen in unserem Namen, sagt, weiß ich nicht, Frau Meier, Rat zu Trink, was kann ich für Sie tun? Hat die 10 FAQs, die es zu beantworten gibt. Weiß ich nicht, ist das Konzentrat ein Pulver oder eine Flüssigkeit? Wie lange ist es haltbar? Welche Sorten gibt es? Und so weiter. Und dann können dort entsprechend auch die Bestellungen übernommen werden. Das heißt, die Mitarbeiter dieses Dienstes, die gehen dann einfach ins Internet auf unsere Bestellmaske und geben für den Kunden die Bestellung ein. Oder aber, wenn Fragen sind, die darüber rausgehen, wird daraus Fax, E-Mail oder was auch immer generiert und an mich geschickt, damit ich dann eingreifen kann. Also das sind dann aber in der Regel eben Punkte, die nicht abgedeckt sind durch den normalen Geschäftsprozess, den wir haben. Rat zu Trink, sieht man jetzt nochmal, ist eben wirklich eine netzwerkartige Struktur. Das heißt, wir haben ganz viele Dienstleister, wir haben die miteinander verknüpft und wir haben aber bei einer normalen Bestellung, bei einem normalen Geschäftsvorfall eigentlich nichts zu tun, was wir selber machen müssen. Spannende Frage, die dann immer aufkommt, ja, Herr Kugel, was machen Sie denn dann so den ganzen Tag? Ich finde es dann spannend, mich mit all den Sachen zu beschäftigen, die über das normale, über den normalen Geschäftsvorfall rausgehen. Also mir solche Sachen auszudenken, wie die Konferenzflasche, die Sie alle heute ausgehändigt bekommen haben, oder aber mich damit zu beschäftigen, wie kann sich Rat zu Trink weiterentwickeln. Alles Aufgaben, die am Unternehmen arbeiten, aber nicht im Unternehmen, im eigentlichen Operating drin sind. Weil ich glaube, in Pakete packen sind andere einfach viel besser als ich und auch günstiger. Da vielleicht ein Beispiel dazu, wieso sollte man Pakete oder Beispiel Briefe, wieso sollte man Briefe nicht selber schreiben, verpacken, frankieren und zur Post bringen. Ich hatte das mal als ein Beispiel mir rausgenommen und da ging es darum, in dem Fall 4.000 Kunden einen Brief zu schreiben. Und ich hatte ausgerechnet sozusagen die Kosten, was kostet es, das Papier zu kaufen, was kostet die Drucker-Toner-Geschichte ohne den Drucker an sich, was kosten die Briefkuverts, was kostet das Porto dazu. Und meine eigene Arbeitszeit erstmal rausgelassen. Und dann habe ich mir parallel ein Angebot geholt von einem Lettershop, was es kostet, 4.000 Briefe zu drucken, ins Kuvert zu bringen, zu frankieren und loszuschicken. Und es hat sich herausgestellt, dass mit dem Lettershop es sogar günstiger war, die Briefe zu versenden, inklusive alle Leistungen, als nur meine Materialkosten. Das hing damit zusammen, dass der Lettershop dann aus der Adressdatei gleich eine vorsortierte Form der Briefe gemacht hat und die vorsortiert an DHL oder an die Post übergeben hat und damit das Porto an sich sogar noch gesunken ist. Und 4.000 Briefe auszudrucken und ins Kuvert zu stecken, ist ungefähr eine Woche Arbeit, 8 Stunden täglich. Also keine besonders schöne Arbeit und die ist in diesem Preis noch nicht berücksichtigt. Also es ist billiger und besser, einen Dienstleister in diesem Fall zu nutzen, als es selber zu machen. Zumal, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich jeder kennen, wenn ich die Aufgabe habe, 4.000 Briefe zu drucken, zu kuvertieren und an die Post zu übergehen, das ist in der Regel eine Aufgabe, die man sehr, sehr, sehr, sehr gerne sehr weit vor sich her schiebt. Das heißt, also der Brief, der kommt dann auch nicht rechtzeitig irgendwie raus, weil man einfach auf so Sachen nicht wirklich Lust hat. Wenn ich einfach nur ein Word-Dokument mache, den Serienbrief, den Dienstleister erstellen lasse, eine Excel-Datei mit dazu packe und sage, bitte an alle diese Adressaten genau diesen Brief schicken, dann ist das ein Aufwand von vielleicht 2 Stunden und dann weiß man, es läuft und muss sich da nicht mehr drum kümmern. Also auch an so einem ganz kleinen Beispiel, es ist eben zum Teil wirklich deutlich günstiger und besser, es andere machen zu lassen, was andere besser können. Bei diesem Modell Ratio-Drink kommt eben dann immer die Frage, naja, aber wie fange ich sowas eigentlich an, wie geht das eigentlich? Und das ist in der Tat eine gute Frage und da würde ich gerne noch mal ein bisschen erzählen, wie das bei uns war. Weder Günter Falti noch ich waren besonders bewandert im Saftbereich. Ich hatte davor auch schon mal Saft getrunken, damit hat sich's aber eigentlich schon mit den Erfahrungen gehabt. Und wir hatten eben diese Idee, ich war zu der Zeit wissenschaftlicher Mitarbeiter bei ihm und weiß ich nicht, andere spielen Schach oder machen sonst irgendwelche Sachen. Wir haben uns halt gern mal zusammengesetzt und haben so eine Art Ideen-Ping-Pong, nenne ich es immer, gespielt. Also haben uns einfach Geschäftsmodelle ausgedacht und hin und her geworfen. Und ich fand es extrem spannend, ich glaube, er auch. Und aus diesem Ideen-Ping-Pong ist eben diese eine Idee Ratio-Drink entstanden und die Frage, wieso eigentlich man dieses Konzentrat nicht selber irgendwo kaufen kann und selber zum Safthersteller wird. Wir haben dann gesagt, oh ja, klasse, machen wir. Und ich bin dann losgezogen und habe mal geguckt, was gibt es denn für Kältereien, wer liefert eigentlich Saftkonzentrate, was ist das denn eigentlich wirklich? Und hatte mir dann, weiß ich nicht, 2, 3 Adressen rausgesucht und habe die kontaktiert und habe denen einen tollen Brief geschrieben dazu, das kurz skizziert, was wir machen wollen. Und dann passierte nichts. Ich habe einfach keine Antwort gekriegt, das ist so im Nirvana versunken. Da dachte ich, oh, das ist aber jetzt blöd. Also eigentlich, da scheint irgendwas schiefgelaufen zu sein, ich werde da nicht wahrgenommen. Dann hatte ich mir eine Legende ausgedacht und dachte, okay, ich gebe mich jetzt als ein Agent aus für einen großen Kunden, der nicht genannt werden möchte zu dem Zeitpunkt. Und ich würde gerne 100 Tonnen Konzentrat kaufen. Ich dachte, das ist richtig viel. Da kriege ich vielleicht eine Antwort. Hatte das an 5 andere Adressen geschickt und da habe ich dann von 4 keine Antwort gekriegt und einer hatte mir ein Angebot geschickt und hat geschrieben, ja, Herr Kugel, wir bieten an Apfelsaftkonzentrat 68 Brix und so weiter. Da war dann eine genaue Spezifikation dessen, was er mir anbietet. Und da ist mir klar geworden, okay, die haben mich vorher wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden und wenn ich nicht in derer Sprache spreche, dann kriege ich da halt auch keine Antwort. Also habe ich dieses Angebot genommen, habe im Prinzip Angebot abgeschnitten und Anfrage drüber geschrieben und habe das dann nochmal anderen geschickt und habe geschrieben, hier, ich hätte gerne Apfelsaftkonzentrat 68 Brix, bla bla, die gesamte Spezifikation. Und dann habe ich auch Antworten gekriegt. Ich hatte mir dann einen derjenigen, die angeboten hatten, rausgesucht und habe auch geguckt, so wer wäre eigentlich mein Lieblingspartner, mit dem ich zusammenarbeite, wäre wahrscheinlich eher nicht so. Und hatte mir jemanden gesucht, der so eher nicht so mein Lieblingspartner ist, weil ich eigentlich noch nicht die guten Kontakte oder die guten potenziellen Lieferanten verbrennen wollte. Und hatte diesem einen dann geschrieben, Mensch, herzlichen Glückwunsch, mit Ihrem Preis treffen Sie so ungefähr unsere Vorstellungen. Wir wissen aber überhaupt nicht, ob Sie in der Lage sind, die hohe Qualität zu liefern, die wir brauchen. Deshalb schicken Sie uns doch bitte ein Muster, damit wir das im Labor untersuchen können und analysieren können, ob das dem entspricht. Und dieses Muster habe ich dann bekommen. Das war also 1 Kilo Apfelsaftkonzentrat per Post geschickt. Und das war das allererste Mal, dass wir überhaupt so ein Konzentrat in der Hand hatten. Übrigens, Kostenaufwand zu dem Zeitpunkt ungefähr 0. Eigentlich genau 0. Mit diesem Kilokonzentrat haben wir jetzt das erste Mal angefangen zu probieren, ob das, was wir uns in der Theorie ausgedacht haben, auch in der Praxis funktionieren kann. Haben also erstmal ein Gläschen genommen, ein bisschen Konzentrat rein, Wasser dazu, festgestellt, dass es wirklich zu einem Saft wird und hatten dann dieses Kilo genommen und wir haben die Lehrveranstaltung Labor für Entrepreneurship und das Format vom Labor war damals so, dass man, war so ein bisschen der Schwäbische Häuslebauerverein, das heißt, wir hatten so 20 bis 30 Teilnehmer und im Prinzip über mehrere Termine haben immer wieder welche ihre Ideen vorgestellt und alle anderen haben bei der Idee mitgedacht und die neuen Ideen der anderen sind geistiges Eigentum derjenigen geworden, die die Idee vorgestellt haben. Und da gibt es auch immer Pause und zu den Pausen gab es auch immer was zu trinken. Und da haben wir gesagt, gut, jetzt stellen wir dort mal das Konzentrat hin, stellen es den Leuten kurz vor und gucken mal, wie die Leute reagieren. Und Feedback dazu war eigentlich sehr positiv. Also die Leute, Teilnehmer sagten, ja, da kann man wirklich einen Saft draus mischen. Danach kam dann für mich der nächste Schritt, dass ich also diesen Lieferanten wieder angeschrieben habe, ihm geschrieben habe, dass er unsere hohen Qualitätsanforderungen getroffen hat und wir jetzt testen müssen, ob unsere Maschinen damit laufen. Weil die Viskosität irgendwie eine andere ist, den Begriff Viskosität hatte ich irgendwo aufgeschnappt, die Viskosität eine andere ist und wir einfach checken müssen, ob die Abfüllanlage damit überhaupt arbeiten kann. Hatte auch irgendwo aufgeschnappt, Pumpen, die müssen irgendwie das pumpen und möglicherweise muss man das testen. Gleichzeitig hatte ich mir einen kleinen Obsthof gesucht, der Bag-in-Box abfüllen kann und hatte ihm gesagt, Mensch, wir wollen hier eigentlich ein ganz großes Ding machen, können wir nicht mal einen Prototypen da produzieren? Und der hatte sich bereit erklärt. Bei den kleineren Anbietern ist es nicht so schwierig, da auch wirklich jemanden dazu zu gewinnen, dass er mit einem mal so einen Versuch macht. Bei den größeren, je größer die Unternehmen sind, desto weniger nehmen sie so einen kleinen Gründer wahr, weil sie denken, das ist halt irgendwie, naja, ist halt irgendwas, aber muss man nicht ernst nehmen. Dann hatte ich eben diesem Hersteller geschrieben, habe geschrieben, okay, wir brauchen, um das zu testen, ungefähr oder genau 150 Kilo und die bezahlen wir auch, aber natürlich zu dem Preis, als würden wir 100 Tonnen kaufen, wie dann der Kilopreis ist, weil wir wollen ja nur die Maschine testen, eigentlich wollen wir ja 100 Tonnen kaufen. Dadurch ist der Preis natürlich ein ganz anderer. Also wenn ich so einen kleinen, eine kleine Menge abrufe und ich fange bei dem niedrigen Preis oder bei der niedrigen Menge an, dann sagen die, naja, da kostet irgendwie das Kilo, weiß ich nicht, 5 Euro. Und wenn ich mit einer großen Menge, da kostet das Kilo irgendwie nur 2,5 Euro. Und wenn ich von 2,5 komme und ich sage, jetzt mache ich aber erst eine Testmenge, dann kann er sagen, okay, dann kostet es halt 3, weil der Aufwand für uns größer ist. Aber man wird nicht dann auf einmal bei 5 landen. Also insofern hat man das Preisniveau dann schon gleich ein gutes Stück weiter unten. Diese 150 Kilo sind dann geliefert worden. Das war auch das erste Mal, wo wir wirklich Geld in die Hand genommen haben. Und damit haben wir 50 3 Liter Bag-in-Box mit Ratiotrink Fruchtsaftkonzentrat herstellen lassen bei diesem kleinen Abfüller. Und haben da festgestellt, ja, es funktioniert. Für diese 50 Bag-in-Box hatte ich dann ein kleines Etikett entworfen. Das war aber auch nur schwarz-weiß ausgedruckt und mit Prittstift draufgeklebt. Aber ich hatte auf jede Packung eine kleine Seriennummer draufgeschrieben von 1 bis 50, sodass man zumindest das Gefühl hat, ey, da ist man ganz vorne mit dabei. Und dann hatte ich diese Produkte wieder mitgenommen, in dem Fall ins Labor für Entrepreneurship. Und hatte kalkuliert, was muss so ungefähr der Marktpreis sein und hatte dann gesagt, okay, hier ist das Produkt und ihr könnt es kaufen, ich schenke es euch nicht und ich gebe es euch nicht zu einem günstigeren Preis, sondern ich gebe es euch genau zu dem Preis, den ich brauche, damit ich es am Markt verkaufen kann. Weil wenn ich ein Produkt im Freundeskreis zu einem günstigen Preis, der weit unter dem liegt, was ich nachher im Markt brauche, verkaufe, und da sagt derjenige, ja, wunderbar, mache ich. Dann hat er vielleicht Mitleid mit mir oder was auch immer. Aber ich habe nie ein valides Ergebnis darüber, ob das wirklich im Markt funktioniert. Und wenn mein Freundeskreis nicht bereit ist, ein richtigen Preis für ein Produkt, was ich mir ausgedacht habe, zu kaufen? Warum soll dann irgendwer da draußen, den ich nicht kenne, der in keinerlei Beziehung zu mir steht, bereit sein, diesen Preis dann auf einmal zu bezahlen? Deswegen fand ich es eben sehr wichtig, dass man das genau zu dem richtigen Preis auch verkauft. Da haben wir auch die ersten Produkte verkauft und damit hatten wir dann eben wirklich ein weitgehend marktreifes Produkt. Dann ging es noch darum, jetzt daraus sozusagen die Etiketten weiterzuentwickeln und so weiter und so fort. Und dann kamen alle die Punkte hinten dran, einen Versender zu suchen oder jemanden zu suchen, der das Callcenter bedienen kann, eine Bank zu finden, all die anderen Sachen. So ist es sozusagen von 0 auf diesen 1-Schritt gekommen. Ja, das vielleicht als ein Erfahrungsbericht da draus.